Schlaf und zum Rasten blieb keine Zeit. Tage und Nächte stand jeder von dort. Wir stürzten und schlugen und kämpften vor. Mit dem Panzer kam der Rasenstein verein. Immer die Ersten am Rhein. Panzerkämpfer, die Ehre, morgen siegen voran. Stürmen die Russen im Kopf und am Flug, vernichten geschlagen mit Eis.